Stimmen, viele tausend Stimmen branden ineinander. Suchen den Weg durch Mikrofon und Sender in alle deutschen Gaue, um sie alle einzufügen in den großen Chor des Volkes, der hier teilnimmt an der Grundsteinlegung zum Haus der deutschen Kunst in München. Fahnen, viele tausend Fahnen wehen im Winde, nicken und winken um die Wette mit den Blättchen und Ästen des englischen Gartens, der den Platz hier umsäumt. Und höher als alle diese Bäume sind, steigen vom Erdboden auf Fahnentuche mit dem Hakenkreuz auf weißem Grunde, steigen in flammendem Rot auf die Tribünen. Ein schwarzer Baldachin trägt züngelnde Flammen aus Feuerpfannen empor, und unter dem Baldachin blitzen die Instrumente des nationalsozialistischen Reichssinfonieorchesters. Unter dem Baldachin ein Schwingen breitender Adler, der in seinen Fängen einen goldenen Lorbeerkranz hält, und dieser Lorbeerkranz umschließt das Hakenkreuz. Vor uns der Platz des Führers. Von hier aus wird sein Blick über den Grundstein hinweg gleitend und das Spalier der SS mit den ernsten Stahlhelmen das ganze Volk umfassen, das hier auf den Tribünen Stufe um Stufe überhöht auf den Platz sieht. Und dieses Volk sieht von hier aus seinen Führer.